Genügt es nicht, Gott nur innerlich mit dem Herzen anzubeten? Nein, es genügt nicht. Ich kann nicht am Sonntag gehen, in den Wald gehen und dort beten. Da kann man schon. Aber es genügt nicht, um das Sonntagsgebot zu erfüllen. Es genügt nicht, Gott nur innerlich mit dem Herzen anzubeten, sondern man muss ihn auch äußerlich verehren, mit dem Geist und mit dem Leib zusammen, weil er Schöpfer und absoluter Herr von beiden ist.